Ich zünd ne Kerze an für mein Schneider- und Backenzahn, denn außer denen ist nix schief gegangen in den letzten 18 Jahren. Oh, oh, hell yeah, ich zünd eine für die Mädels an, die mir gezeigt haben, dass selbst ich nicht alles verstehen kann. Okay, dann brenn ich auch eine für die Dame ab, als Sparwarersatz, Nagellack, zack, Tatverdacht. Und eine für die Vorbestimmung, wie hat meine Mom gesagt, leg das Feuer weg, du brennst doch irgendwann den Laden ab. Ja, eine für jeden Schultag, den ich verschlafen hab, an dem ich am Zug war, doch dafür jetzt Name hab. Gleich noch eine für diesen Trap. Hä, warum? Na rate mal, ein Teilbetrag zu meinem Bausparvertrag. Alles klar. Eine dafür, dass ich dachte, dass ich mal die Schule schmeiß. Doch jetzt guck mal hier, Cook and Crime. Für unsere Küche denn, dank dem Baden und Motten, verbraten wir die Zeit am Mike und bringen Partys zum Kochen. Du heißt Vater unser, bist du down mit dem Scheiß. Du weißt, erlöse uns von dem Bling und dem Eis. Jesus Christ, schau zu deiner Mutter und den Heiligen Geist. Viel zu heiß, vergib uns unsere Sünden. Läuft. Abgefahren. Boah, check mal den Beichtstuhl. Cool, ich glaub, ich hätte was. Krass. Ich leg ne Beichte ab für jedes Heiland, zack. Fuck, der Scheiß reimt sich ab, verdammt nochmal auf jeden zweiten Satz. Goddamn, weißt du was? Es tut mir leid, ich hab zu Chicks nie ja nein, sondern immer nur vielleicht gesagt. Verzeih, dass ich im Zeitgeist keine Songs mehr kreier. Der Straßenrapper-Lifestyle reizt den Stromberg in mir. Sorry für den Götzen, der an deinem Stuhl gekratzt hat. Jetzt sitzt Stella neben dir auf der Ersatzbank. Ja, da, da, da, da. Bling und dem Eis. Jesus Christ, schau zu deiner Mutter und den Heiligen Geist. Viel zu heiß, vergib uns unsere Sünden. Läuft. Nice. Hey, sag mal, was denn? Sag mal, riechst du das denn nicht? Ich hab Schnupfen. Hier stimmt doch was nicht. Der Scheiß hier stinkt bis zum Himmel. Ja, Mann, die Kacke dampft. Du sitzt da oben, machst dir schön einen auf Kaffeekranz. Ich bin einfach offen und ehrlich. Ja? Und wenn einer einen dicken Haufen legt, dann kann ich nicht sagen, das ist ja mal lecker Schokopudding. Ja, du lachst, aber wir sitzen hier, trinken Grüntee in 2-Liter-Packs. Sag uns, warum gibt es das Zeug immer noch nicht im Fass? Sag uns, warum Bloons Tower die Fans nur 50 Level hat, während es mehr säßen, die Betten schon bei Wetten, das. Warum kommt man für Kraft Jahre hinter Gitter und wird dafür oft härter bestraft als Kinderficker? Warum ist die halbe Welt dumm und warum die andere Hälfte dafür auch nicht der Grund? Warum ist die Welt da draußen so bunt und warum haben alle Frauen einen Sprung? Und eins wundert uns auch, warum hat Dan vom letzten Album nur 100 verkauft? Warum zum Teufel gibt es Namen wie Gunther und Klaus? Warum stand ich gestern zur Mittagshitze Stunden im Stau? Es war so. Du heißt Vater unser, bist du down mit dem Scheiß? Du weißt, erlöse uns von dem Bling und dem Eis. Jesus Christ, schau zu deiner Mutter und den Heiligen Geist. Gib uns unsere Sünden. Läuft. Nice. Du heißt Vater unser, bist du down mit dem Scheiß. Du weißt, erlöse uns von dem Bling und dem Eis. Jesus Christ, schau zu deiner Mutter und den Heiligen Geist. Viel zu heiß, gib uns unsere Sünden. Läuft. Nice.